Der Plan wurde geändert. Wir haben uns geändert. Wir haben den Plan geändert. Es gibt jetzt keinen Plan mehr. Es zieht engere Kreise und wir ziehen mit. Ich ziehe über Los und den schwarzen Peter. Der schwarze Peter ist das Gewinnerlos. Na dann los. Ich lotse die Ausgelosten ins rechte Lot und zurück. Zurück auf Anfang. Wir beginnen von vorn. Wir sehen jetzt, klar. Wo wir enttäuscht sind, sehen wir endlich klar. Ich tausche den Plan gegen deine Lüge, ich tausche deine Lüge gegen ihre Angst, sie tauscht deine Lüge nicht mehr, sie hat schon alles, sie ist satt, sattelt auf und davon ist sie in einem Augenaufschlag. Ich hätte gerne noch einen Augennachschlag, einen dicken Löffel davon. Ich habe sie mit Löffeln gefressen, die Weisheit, habe Enzyklopädien mit dem Löffel gefressen. Das Papier war etwas trocken, hätte Soße nötig. Wir haben es nötig. Wir haben es bitter nötig und süß nötig. Müssen die Not versüßen, müssen uns die Not nachsalzen. Wir haben Not am Mann. Ist keiner mehr übrig? Keiner. Was ist noch übrig? Wir haben nur noch unsere Moral. Die kannst du haben. Die haben wir doppelt. Die gehört keinem. Ich möchte gerne irgendwo dazugehören. Hörst du, wie sie rufen? Wenn wir suchen, treffen wir die Zielgruppe. Vielleicht nehmen die noch jemanden auf. Man müsste nachsehen, wo es lang geht. Man muss Nachsehen haben. Ich habe etwas im Auge. Ich bin gut in Augenwischerei. Zurück auf Anfang. Wir beginnen von vorn. Wir sehen jetzt klar. Der Plan wurde geändert. Wir haben uns geändert. Es gibt jetzt keinen Plan mehr. Zurück auf Anfang. Zurück auf Anfang. Der Plan wurde geändert. Plan mehr. Wir es gibt jetzt keinen klar. Plan mehr. Der Plan wurde, geändert. Wir beginnen von vorn. Zurück auf Anfang. Das Papier war etwas trocken. Ich habe etwas im Auge. Ich möchte gerne irgendwo dazugehören. Ist keiner mehr übrig? Der schwarze Peter gehört keinem. Kannst du haben. Wir haben Not am Mann. Augenwischerei. Ich möchte gerne irgendwo dazugehören. Wir haben es nötig. Zurück auf Anfang. Der Plan wurde geändert. Doppelt. Augenwischerei.